Radio Bremen 2, Forum der Wissenschaft. Laster. Die Sexualität nach der sexuellen Revolution. Ein kulturkritischer Essay von Felix Semmelroth. Freie Wahl für freie Bürger. Treten Sie ein. Machen Sie mit. Im Supermarkt der Liebe und der Leidenschaften gibt es für jeden Geschmack das Richtige. Romantische Zweisamkeit, fantasierende Einsamkeit, sexuelle Moden en masse und fast gratis. Was war in den vergangenen 20 Jahren nicht alles im Angebot? Freier Sex der Marke stets und ständig. Das strikte Penetrationsverbot. Der Kuschelsex und Kuschelrock. Der autonome Orgasmus. Die neue Erotik, die bald wieder ganz alt anmutete. Geilheit und Zartheit, Keuschheit und Wildheit, polygame und monogame Single-Existenzen. Was immer einer tut, es gibt ein Argument dagegen, schreibt die Publizistin Cora Stephan in ihrem Essay »Ganz entspannt im Supermarkt – Liebe und Leben im ausgehenden 20. Jahrhundert«. Seine freie Wahl hat dem freien Bürger keine Geheimnisse gelassen. Das ist trist. Wohin mit den unartikulierten Sehnsüchten? Cora Stephan fordert milde seufzend die Befreiung der Sexualität von ihrer Befreiung. Woher soll der Reiz denn kommen, wenn nichts mehr reizt, wenn alles schon da gewesen ist? Die euphorische oder klammheimliche Übertretung des Verbots wie seine strenge Befolgung. Für Georges Bataille, den französischen Archivar und Theoretiker des Eros, ist das Sexuelle das Tierische am Menschen. Der Mensch konstituiert sich nach Bataille durch das Verbot. Menschlich wird Sexualität als Verbotene, sie wird erotisch. Das lässt die routinierte Libertinage in einem eher faden Lichte erscheinen. Doch zurück an den Herd, an den Stammtisch, zum blutleeren Politisieren, das ist auch passé. Love is a battlefield, die Liebe ist ein Schlachtfeld, postuliert die amerikanische Rocksängerin Pat Benatar in einem Hit. Neuerdings wird sachte mit Stil gefochten. Der Ex- und Topsex ist Partnerschaftsvorstellungen gewichen. Sich selbst im anderen erkennen, heißt es für Schlaumeier. Der Soziologe Niklas Luhmann spricht ohne Ironie von Interpenetration. Im funktional ausdifferenzierten Sozialsystem für Intimbeziehungen, Liebe mithin, wie er elegant formuliert, wird derzeit wieder auf Zweisamkeit gemacht. Das fast vergessene Spiel von Distanz und Nähe, Verweigerung und Hingabe ist wiederentdeckt. Dazu gehören Rüschen und Spitzen, schwarze Seide und Strapse. Aber doch, gewiss doch hat sich was geändert. Nicht für das gestandene Mannsbild, nämlich kauft Frau ihre Reizwäsche. Oh nein, für sich selbst tut sie das, ausschließlich für sich selbst. Als Desouveränität persifliert Cora Stephan diese Variante weiblichen Selbstbewusstseins. Zu früh frohlockt, meine Herren. Sicher, geschwätzt wurde eh und je und geschwätzt wird auch fürderhin. Der im 19. Jahrhundert begonnene Diskurs über Sexualität scheint sich als Redezwang über das eine zu verewigen. Da ist es halt mit Henning nächtens passiert, erzählt Cora Stephan von einer Bekannten. Und sie will halt am nächsten Tag mit dem Manne darüber quatschen, das Erlebte nochmal durcharbeiten, versteht sich. Doch der grässliche Verführer hat null Bock, null Reaktion. endlich dieser Satz. Du, ich habe gerade jetzt andere Sachen im Kopf. Können wir darüber nicht wann anders reden? So beim Bier in Ruhe. Ist doch echt mies. Was fällt dem Lümmel ein? Es handelt sich nicht um einen Punk, dann wäre es ja verständlich. Johnny Rotten von den Sex Pistols befand schließlich schon 1977... Sex ist langweilig. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Was soll's? Herr Rotten konnte nicht mit der neuen Prüderie rechnen. Er missachtete auch die Eloquenz der katholischen Bischöfe und ihrer Adepten im Laienstande. Es gibt das schlichte Wörtchen Nein, meine Damen. Und was wird aus den Überschüssen der pharmazeutischen Industrie, bitteschön? Der alte Muff avanciert zur neuen Alternative. Das Sexuelle wird erneut eingezäunt. 50er-Jahre-Styling. Der wilde Sex hat ausgedient. Don Juan wird in Rente geschickt. Anmache zieht nicht. Milan Kundera stellt in seinem Buch Der lächerlichen Liebe einen lächerlichen Typus vor. Martin spricht spielerisch locker jede beliebige Frau auf der Straße an. Nicht nur sein Freund dürfte angesichts der Erfolgsquote vor Neid erblassen. Trotzdem hat das Geschick einen Haken. Martin hingegen hat den Fehler, dass für ihn die sogenannte Festnahme der Frauen häufig virtuoser Selbstzweck ist, bei dem er es dann bewenden lässt. Deshalb sagt er oft, nicht ohne eine gewisse Bitterkeit, er gleiche einem Stürmer, der seinem Mitspieler uneigennützig die Bälle zuspiele, worauf dieser dann billige Tore schieße und billigen Ruhm ernte. Der Mann liebt seine Ehefrau über alles. Ein Virtuose der Kontaktage, wie er seine Annäherungen an das unbegehrte Objekt erheblicher Mühen nennt. Ein Jäger ohne Lust. Komm, sagt Martin, bis 7 sind es noch 3 Stunden. Wir wollen nicht faulenzen. Der Freund mag nicht mehr. Ihm tun die Füße weh. Er ist die Pseudopromiskuität leid. Ahnt er gar Casanovas unrühmliches Ende? Nach 1968, nicht bloß in der Love City London, all over the world, gab es nichts zu erobern, lediglich zu suchen. Aus dem feinsinnigen Frauenhelden, der die Waffen eines Mannes einsetzte, war ein großer Sammler geworden, ein Sklave seiner amorösen Pflichten. Milan Kundera lässt kein gutes Haar an diesem Männermythos. Don Juan hat dreist Konventionen und Gesetze überschritten. Der große Sammler erfüllt sie folgsam und im Schweiße seines Angesichts. Denn das Sammeln gehört heute zum guten Benehmen, zum guten Ton. Ja, es ist fast schon zur Verpflichtung geworden. Die Erotik, früher Auslöserin von Katastrophen, gleicht heute durch sein Verdienst dem Frühstück, dem Mittagessen, der Philatelie, dem Ping-Pong, dem Shopping. Die Form des Liebescodes wandelte sich vom Ideal über das Paradoxon zum Problem. Auch zum Geschäft für Eheberater und Therapeuten. Dabei ist das Problem nach Luhmann gar nicht sonderlich schwierig, nämlich... einen Partner für eine Intimbeziehung finden und binden zu können. Skepsis gegenüber Hochstimmungen jeder Art verbindet sich mit anspruchsvollen, hochindividualisierten Erwartungshaltungen. Die Alternative des Abbrechens und des Alleinbleibens wird als Lebensplan ernst genommen und verstanden. Stimmen soll das Intimleben, sich reibungslos ins Alltagsleben einfügen. Klappt es nicht, wird geredet. Liebende müssen insbesondere über alles reden können. Lieben will gelernt sein, Vollbefriedigung ist zum Nulltarif nicht zu haben. Luhmann lässt keinen Zweifel am Ernst der Sache. Es geht um Leistung und um Leistungsverbesserung. Aber nicht um Leistungen, die man schuldig ist, sondern um solche, die man freiwillig erbringt. Die Verbesserungsfähigkeit erfordert ihrerseits Mühe und Aufmerksamkeit und, wie bei allen Körperleistungen, Training. Der gegenwärtige Bedarf an Intimität ist schwer zu decken. Viel, sehr viel wird verlangt. Zärtlichkeit wie Robustheit, Energie und Gelassenheit. Liebe ist am Anfang ein Wort. Erst nach gewonnener intimer Intensität lässt sich darüber reden. Luhmann? Denn wer hier mit dem gebotenen Tempo zur Kommunikation über persönliche oder gar intime Angelegenheiten übergeht, zeigt damit, dass er dies sozusagen habituell und jedermann gegenüber tun wird. Dagegen aber sperrt sich das neuartig präsentierte Selbstwertgefühl. Wegwerfsex ist nicht mehr zum Discountpreis mit Liebe zu assoziieren. Sexualität ohne Liebe, Liebe ohne Sexualität. Neben den jeweiligen Kodierungen der Liebe und des Sexuellen bleiben Reste von Sinnlichkeit, von Wehmut, uneingelöste und nicht einlösbare Hoffnungen. Liebe ist Leben und Tod in einem, heißt es bei dem Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch. Sie tröstet und duldet, sie stimmt emphatisch und zutiefst bedrückt. Die Liebe macht die kleine Seele groß. Aber sie ist auch eine Orgie gemeinster Quälereien, von Raffinesse und Lüge, von Hinterlist und Bosheit, von Anmaßung und Stumpfsinn. Die Liebe ist egozentrisch und asozial. Sie grenzt an Wahnsinn und kann süchtig machen. Diese, unsere Liebe, ist ein hochgeschätztes Kulturgut. Volkmar Sigusch gibt zu bedenken: Das gemeine Lied der Liebe ist gewiss beides. Eine Strophe vom Hohen, tausend vom Niederen, alltäglicher Refrain und lebenslange Reprise. Das, was wir Liebe nennen, ist eine Einheit einander entgegengesetzter seelischer Strebungen. Wie gesagt, Leben und Tod, Selbstwerdung und Verschmelzung, Spiel und Ernst, Harmonie und Spannung, Heiterkeit und Tragik, grobsinnlich und zart-zärtlich. Die Mystifikation der Sexuellen lässt Fragen offen. Anarchische Lust wird gesellschaftlich zur Raison gebracht und so gezähmt dem gesunden Volksempfinden dargeboten. Vorgegeben wird, die Liebe sei das ganz andere, das ganz Persönliche. Als gäbe es das, nach den Gräueln in diesem Jahrhundert mit der Gentechnologie. Liebe ist mehr als eine Ware, aber sie ist unrettbar durch die Warengesellschaft vermittelt. Die Mystifikation der Sexuellen kündet von der Fetischisierung der Liebe. Das Rätsel lockt, das Rätsel ist ein offenes Geheimnis. Nichts und niemand entziehen sich Sigusch zufolge der Verblendung, dem wahren Fetischismus. Die angebliche Unmittelbarkeit ist interessiert, sie ist Betrug. In seinem Essay »Die Mystifikation der Sexuellen« meint Sigusch: Deshalb ist der Schleier, der über dem Ganzen liegt, ebenso wenig ganz und gar undurchdringlich, wie ganz und gar zu zerreißen. Die ungeheure Warensammlung ist nicht nur die Hölle. Die konkret nützliche Arbeit ist auch einseitig, verschleißend und monoton. Die Gentechnologie kann auch Erbkrankheiten aus der Welt schaffen. Und das Landleben hat auch etwas von Idiotie. Warum bekümmert sich darum ein Sexualwissenschaftler und Mediziner? Sollte er nicht messen, fixieren, unterscheiden, empfehlen? Der Kinsey Report und die Expertisen des Paares Masters und Johnson erregten in den 60er Jahren die Gemüter. Eine Generation nahm begierig Fakten über die Sexualität auf. Wie oft, wann und mit wem? Was empfindet sie, was er? Vor allem sie. Was lässt sich besser machen, sodass auch sie etwas davon hat? Sexualität als Ding in einer verdinglichten Gesellschaft. Volkmar Sigusch vermittelt in seiner Arbeit Sexualforschung mit Gesellschaftstheorie, denn Sexualität ist allgegenwärtig. Zahllose Popsongs erzählen, schwärmen von der Kraft der Liebe. Etliche Titel lauten »The Power of Love«. Eine merkwürdige Sache ist sie, die Kraft der Liebe, heißt es bei Hugh Lewis and the News. »A curious thing«, ein komisches Ding, der Sex. Als das Sexuelle in Amerika zum Sex abgekürzt wurde, war Sexualität als menschliche Erlebnisqualität abgegrenzt, eingegrenzt. Sie war Konsumartikel geworden. Nun ließen sich bei Störungen Therapie-Cocktails verabreichen, mit und ohne Schrei, in der Gruppe oder als Solo-Auftritt. Böse kommentiert Sigusch den Boom der Sexualtherapien. Sie reden unablässig vom Menschen, der ja wohl mehr ist als einzelne Funktionsteile, und seiner Freiheit. Und bandagieren doch nur, wenn's gut geht. Sind also höchstens so heilsam und wahrhaftig wie Fangopackung, Dampfbad oder Fußzonenreflextherapie. Auf eine doppelt perfide Weise gehen sie mit den Menschen um. Sie sagen, sie nehmen sie ernst und tun es doch nicht, weil das Ziel die wie geölt funktionierende Person ist. Natur und Gesellschaft bilden nach Sigusch eine Einheit in der Differenz. Das eine ist nicht auf das andere zu reduzieren. In unserer hochkomplexen Gesellschaft sind unvermittelte Zugänge unbegehbar. Weder können sich die Menschen umstandslos in der Gesellschaft noch die Gesellschaft in sich erkennen. Lust und Liebe, Laster und Leidenschaft sind vergesellschaftete Phänomene. Der Stachel des Sexuellen ist damit nicht gekappt. Unsere Einbildungskraft verknüpft Sexualität und Liebe stets anders. Doch die Vorstellungen unterliegen Wandlungen. So unterscheidet Stendhal die Liebe aus Neigung, die Liebe aus Sinnlichkeit, die Liebe aus Eitelkeit und die leidenschaftliche Liebe. In Tausenden von Kopien wurde das Sexuelle zur Matrize. Schon für das 19. Jahrhundert galt das Kopieren von Kopien im Verhalten der Liebenden, mal Dandy, mal Madonna, mal Biedermann, mal Femme Fatale und vieles andere mehr. Das Sexuelle wird in Dienst genommen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Untrennbar sind Verbotenes und Erlaubtes. Lust ist in ein Politikfeld integriert, von Normen, Gesetzen und Geboten umzingelt. Die sexuelle Revolution versuchte darauf einen Frontalangriff und verpuffte. Von Spontaneität zu faseln, von Autonomie zu schwätzen, ist nicht länger einträglich, bloß langweilig. Das intime Zusammenleben der Menschen wirft neue Probleme auf. Mehr Freizeit heißt auch mehr Zeit zum Ausleben von Lust. Stress ist die Folge, wenn zum gehobenen Lebensstandard gepflegte Intimität zählt. Tolerantes Paar sucht Gleichgesinnte. Solche Annoncen riechen nach Mottenkiste, wie die Forderung antiautoritärer Schüler nach dem Matratzenlager in der Turnhalle. Lüsternheit und Geilheit als Parolen, Sexualität als Katharsis, jedenfalls als Therapie in einer unheilen Gesellschaft. Eine betörende Liebesunordnung, so die Franzosen Pascal Bruckner und Alain Finkielkraut, könnte Übel wie Neurosen, Charakterpanzerungen, Verklemmungen und Stalinismus beseitigen. Endlich wäre die Liebe für was gut. Cui bono, wem nützt's? Die Liebe ist offenkundig ein Problem. Der Diskurs über die Sexualität gebärdet sich als Ordnungsmacht. Das Unzüchtige wird organisatorisch aufbereitet, alles zu seiner Zeit. In einem sogenannten Verständigungstext von 1982 entwirft Angelina Legnaro ihren Traummann. Frauen kommen langsam, aber gewaltig. Aussehen mindestens 1,82 Meter. Schlank, breite Schultern. Sternzeichen Löwe, Widder oder Stier. Sexualität, ausgiebiges Vorspiel. Soll sich fallen lassen und genießen können. Sich an meinem Orgasmus freuen. Der jungen Dame konnte sicher geholfen werden. Wie anders war doch die Vorstellungswelt im 18. Jahrhundert. Die Liebe war das Paradoxon. Die Sexualität war das Alltägliche. Im Jahre 1749 liebte Henry Fieldings Romanheld Tom Jones zwar einen Engel in Menschengestalt, Sophia Western, aber auch dem herben Charme des Bauernmädchens Molly Seagram ist der junge Mann, insbesondere wenn er Liebeskummer hat, nicht abgeneigt. Sie parlierten ein wenig miteinander über dies und das, was nicht wichtig ist. Es genügt zu sagen, dass das Gespräch eine Viertelstunde dauerte und die beiden sich im Anschluss daran in den dichtesten Teil des Gebüschs zurückzogen. Einige meiner Leser mögen dieses Ereignis für unnatürlich halten. Es ist jedenfalls die Wahrheit. Wahrscheinlich dachte Jones, eine Frau sei besser als keine. Und Molly hielt wohl zwei Männer für besser als einen. Von einem Diskurs über Sexualität war noch keine Rede. Sexuelle Aktivität dient der molligen Molly als Überlebensmodus. Das 19. Jahrhundert knüpfte allerdings, wie die Studien Michel Foucaults zeigen, an die Antike an und setzte einen Diskurs über die Sexualität als Dauerbrenner durch, welcher weniger an Terror, denn an der Kontrolle des Sexuellen interessiert war. Foucault beschreibt die Familie als Umschlagplatz von Sexualität und einem System fester Beziehungen. Sexualität wurde in diesem Zusammenhang produziert. Das Wissenwollen zuckte vor dem Begehren nicht zurück. Der Anonymous, Walter, beansprucht in seinem Tagebuch My Secret Life, mein geheimes Leben, mit mindestens 1200 Frauen geschlafen zu haben. In 10 Bänden und auf über 4000 Seiten entwirft er eine absurd minutiöse Physiognomie des weiblichen Geschlechtsteils. Die Griechen wussten um die Gesellschaftlichkeit des Sexuellen, wie gesagt. Love is a battlefield. Liebe und Macht sind untrennbar verwoben. Herrschen und beherrscht werden, Unterlegenheit und Überlegenheit. Sexualität erfüllte viele Funktionen. Der natürliche Geschlechtsakt wurde demgemäß gewürdigt, analysiert und in seinen Auswirkungen kontrolliert. Der allseits aufgeklärte, postrevolutionäre, postmoderne Liberale hat gar manches hinter sich gelassen, auch die Sorge um Lust und Liebe. Erstaunliches ereignet sich noch dieser Tage. Hatten die Griechen bereits im 2. Jahrhundert nach Christi Geburt mit einer Um- und Abwertung der Knabenliebe begonnen, wollten die Grünen Nordrhein-Westfalens 1985 zwanglose sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern der gesetzlichen Überwachung entziehen. Das war sicher gut gemeint, jedem das Seine oder so. Wer entscheidet darüber, was zwanglos ist in der Liebe? Was wird aus den Kindern, wenn sie älter werden und an Reiz einbüßen? Tabus sind nichts Urböses. Sexualität als Diskurs ermöglicht auch die Auseinandersetzung. Sexuelle Aufklärung kann in die Verdeckung ihrer Gesellschaftlichkeit münden. Grenzüberschreitung heißt die Wahrnehmung einer Grenze. Wer markiert sie? Wann wird sie verschoben? Wer liebt, liebt nicht unbedingt grenzenlos. Liebe und Leerlauf schließen einander nicht aus. Der Traum von der Hingabe ist nicht ausgeträumt. Nur, es fehlt ihr einerseits die Sprache, und andererseits wird sie totgeredet. Diesen Satz über das Problem Liebe formuliert die Herausgeberin des Konkursbuches, Claudia Gierke. Die Sprache der Liebe, noch immer von der Romantik inspiriert, ist ins Stocken geraten. Öfter noch ins Stammeln. Man will alles und man will es jetzt. 1975 notierte Peter Handke in seinem Journal Das Gewicht der Welt: Im Moment der höchsten Lust, das sichere Gefühl, dass die eigentliche Lust wieder einmal verfehlt wurde. Noch während die Lust da ist, das war schön. Der Trieb stößt auf geringeren Widerstand, das Bedürfnis nach Euphorie steigt. Daher wohl die Rehabilitierung von Perversionen. Volkmar Sikusch arbeitet heraus, dass Konformität wie Perversität emotionale Zwangsgestalten sind. Wollte man noch vor 20 Jahren das Abnorme ausmerzen, scheint es nunmehr dem Normalen an den Kragen zu gehen. Widersprüchlich ist die Gesellschaft. Sikusch enthüllt die Nichts-als-Phrasiologie. Die Sexualität ist nichts als Ware, bloß ein Fetisch, käuflich wie alles andere. Nein, sie ist auch eine Notwendigkeit humanen Überlebens, des Existierens angesichts sozialer Kälte, Distanz und Leere. Im Appell an die Liebe, an die Kraft der Wollust, hallt ihre Ohnmacht mit. Sikusch schreibt: Wo sonst auch könnten sich die Menschen verstanden, geborgen und nahe fühlen, wenn nicht in ihren Liebesbeziehungen? Ist dem Sexuellen insgesamt, sozial und seelisch, die Funktion zugewiesen, gesellschaftliche Leere zu überbrücken, Lücken auszufüllen, Sinn vorzutäuschen, Lebendigkeit einzublasen, die Menschen überhaupt noch etwas Menschliches spüren zu lassen, so tut das Sexuelle eben dies alles. Dem Widerspruch ist nicht zu entrinnen. Das Ganze mag das Unwahre sein, die Perversion ist nicht normal und das Normale ist nicht pervers. Im Beziehungskistengetöse verschwindet die Widersprüchlichkeit. Liebe und Perversion sind subversiv und konform zugleich. Muss das so sein? Der amerikanische Sozialphilosoph Alan Sobel stellt sich eine freie Gesellschaft mit freier Wahl der Perversionen, die dann doch keine mehr wären, vor. Warum sollte Pornografie nicht unbefangen Lust bereiten, fragt sich Sobel, wenn das Profitmotiv entfiele. Mit Wilhelm Reich begreift Sobel Aggression als Folge von Repression. Wahre Interessen können erst in einer befreiten Gesellschaft erkannt werden, zitiert er Herbert Marcuse. Bereits heute erkennt Sobel in pornografischen Fantasien eine Verneinung aggressiver Männlichkeit. Er schreibt mit für bundesdeutsche Universitätsverhältnisse unvorstellbarer Offenheit: Masturbation widerspricht dem herrschenden Verständnis von Männlichkeit. Ein richtiger Mann vögelt richtige Frauen, er macht es sich nicht selbst. Wenn es zutrifft, dass mit dem Konsum von Pornografie Onanie einhergeht, deutet dies an, dass die Männer das dominante Männlichkeitsbild ablehnen. Das scheint weit hergeholt. Ist die durch pornografische Darstellungen stimulierte Lust nicht instrumentell, fremdbestimmt? Ein anderer berühmter Theoretiker des Erotischen, Georges Bataille, erkennt im Sexuellen das Begehren nach Kontinuität, nach dem Versinken in einem Meer unterschiedsloser Seligkeit. Allein der Tod kennt keine Diskontinuität. Im kleinen Tod des Orgasmus verbirgt sich das Begehren des großen Endes. In Batailles Buch Der heilige Eros ist zu lesen: Der Exzess, aus dem die Zeugung hervorgeht, und der Exzess des Todes können nur der eine mit der Hilfe des anderen verstanden werden. Erst im Tod sind die Grenzen aufgehoben, alle Brücken abgebrochen. Der Tod ist die absolute Verschwendung, die Erfüllung des Wunsches als höchster Luxus, absolute Antiökonomie. Hören wir noch einmal Bataille. Kein Unterschied zwischen Tod und Sexualität. Sexualität und Tod sind nur die Höhepunkte eines Festes, das die Natur mit der unerschöpflichen Vielzahl der Wesen feiert. Beide bedeuten eine grenzenlose Vergeudung, die sich die Natur im Widerspruch zu dem tiefen Wunsch jedes Wesens nach eigener Fortdauer leistet. Nicht im Tun besteht die Lust, sondern im Begehren des Begehrens. Der Diskurs über die Sexualität verschafft auch die Möglichkeit, dem Zusammenhang von Sexualität und Gewalt nachzugehen, ohne sich mit moralischen Postulaten zufrieden zu geben. In der sexuellen Leidenschaft verflüssigen sich die Ich-Grenzen. Im Reich der Sinne verfließen Ich und Anderes. Die Aufhebung der Differenzen im Ozean der Ungeschiedenheit kündet vom Tod des Subjekts. Unendliche Leichtigkeit ersetzt die Bürde, das Ich zusammenzuhalten. Insofern ist Erotik auch eine Metapher für Sehnsucht. Frühkindliche Omnipotenzwünsche überwältigen die Einzelnen. In der Verherrlichung des Orgasmus aber erstarrt diese scheinbare Radikalität zur Funktion. Der lebenstüchtige Mann und die gesunde Frau glücklich vereint. Der Ordnung im Chaos darf die Liebe nicht entraten, sie muss respektabel sein. Die sexuelle Revolution, wenn es denn eine gewesen sein sollte, hat überfällige Tabus beseitigt und die Leistungsfähigkeit der Bürger gesteigert. Der Primat der Genitalität wurde um die Dimension erfüllter Sexualität angereichert. Ein einfacher Orgasmus tut's nicht mehr. An die Stelle eines Tabus tritt ein anderes. Das ist im sonnigen Kalifornien, im swingenden San Francisco nicht anders als in Berlin oder London. Zwar gibt es in der von idyllischen Cable Cars durchfahrenen Stadt ganze Stadtteile für Schwule mit eigenen Banken und Serviceeinrichtungen. Was soll's? Business as usual. Heteros fallen halt auf. Kein Bild, das nicht die Kopie eines anderen wäre. Keine Leidenschaft, die nicht schon einmal so inszeniert wurde. Die Popmusiker wissen viele Songs dazu zu singen. Bruce Springsteens Held ist für eine jugendliche Schöne entflammt, der alte Vater oder Ehemann ist außer Haus und unser junger Freund traut sich nicht so recht. Soll er es wagen oder nicht? Wie oft wurde diese Rolle schon gespielt? I'm on fire. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Ein uraltes Thema. Dennoch ist Springsteens Interpretation überzeugend. Sie oktroyiert dem Hörer kein Klischee. Ganz anders verhält es sich mit Filmen und Videoclips. Hier darf getrost von Bildfolter gesprochen werden. Unbarmherzig durchdringen die visuellen Medien ihre Gegenstände. Schließlich ist, so schreibt der Berliner Soziologe Dietmar Kamper, zwischen Bild und Abgebildetem nicht mehr zu unterscheiden. Die sexuelle Realität gerät zum Film ohne Referenz, ohne Bezug auf ein anderes außerhalb des Inszenierten. In der simulierten Nähe nistet eine unüberwindliche Ferne. Begehrt wird das Begehren, geliebt werden Vorstellungen von Liebe. Der Wunsch richtet sich nach Kamper auf die immerwährende Wiederholung eines Immergleichen. In der Tendenz zur Reibungslosigkeit des Sexuellen steckt Exklusivität. Der andere, unter Einschluss schon seines Körpers, ist nur noch lästig. Keine gesellschaftliche oder natürliche Beeinträchtigung soll mehr den abstrakten Vollzug behindern. Das Ideal wäre ein Video von der sexuellen Ekstase des anderen. Die Liebesmaschine läuft. Sie sondert Intensitäten ab und verschafft die wirkliche, die große Illusion. Angesichts der fast lückenlosen Visualisierung des Sexuellen gewinnt Nietzsches Frage neuerliche Aktualität. Für wen eigentlich machen die Liebenden im Liebesakt ihre Verrenkungen? Vollendete Sichtbarkeit ist der Tod der Liebe. Sie ist wahrlich obszön. Die Erfüllung des Wunsches ist sein Erlöschen. Wenn alles sichtbar ist, gibt es nichts zu sehen. Das Sexuelle ist nur noch ein Ritual der Transparenz, schreibt Jean Baudrillard. Die Fantasie verliert ihr Objekt. Nicht das Sexuelle ist der Reiz, sondern sein Zeichencharakter. Dem sind vermeintliche Skandale zugehörig. Schwule Spione in Oxford, Profumo und Kiesling. Wieso diese Züngelei? Ein Stirnrunzeln rufen immer noch Lolita-Affären hervor. Mehr wohl kaum. Gewiss keinen Sturm der Entrüstung. Als kürzlich bekannt wurde, dass der Bassist der Rolling Stones, der 50-jährige Bill Wyman, 3 Jahre ein Verhältnis mit einem inzwischen 16 Jahre alten Fotomodell hatte, war das ein paar Schlagzeilen wert. Und damit hatte es sich. Das Lotterleben ist sanktioniert. Der alte Mann und das junge Mädchen, das weist über Sensationslust und sensuelle Gier hinaus. Jessica Benjamin, eine amerikanische Psychoanalytikerin, interpretiert den Erwerb von Männlichkeit, der vom Willen zur Unterwerfung begleitet wird, als Revolte gegen die Mutter, als Ausdruck einer misslungenen Ablösung. Liebe wird in Unterwerfung verkehrt, wenn die erreichte Individualität so prekär ist, dass es keine Vereinigung ohne vollständigen Verlust des Selbst geben kann. Kein Getrenntsein, das nicht völlige Verlassenheit wäre. Keine Zuwendung, die nicht totale Machtlosigkeit bedeutete. Und keine Macht ohne vollständige Reduzierung des Anderen. Frauen zum Objekt zu machen, wurzelt in der intensiven Ablehnung der Mutter und der mütterlichen Versorgung Eine Zurückweisung, die der Herausbildung der männlichen Geschlechtsidentität für immer ihren Stempel aufprägt. In den Sexshops und Peepshows sind Spuren dieses misslungenen Individuierungsprozesses zu finden. Die Unfähigkeit, den anderen anzuerkennen, ist eine Quelle pornografischer Fantasie, heißt es bei Jessica Benjamin. Dann werden Zerstückelungsfantasien zu Erfolgsvideos, dann muss Blut fließen, zersägt, zerhackt und drangsaliert werden. Planmäßige, instrumentalisierte Lust schlägt in Zerstörungswut um, in die potenzielle Vernichtung des Liebesobjekts. Lieben heißt für Jean-Paul Sartre geliebt werden wollen. Der andere tritt ein in meinen Blick. Im Blick des anderen wird das Selbst Objekt. Wie sich dem Banne entziehen? Durch Bezauberung des fremden Blicks. Das ist die Begierde. Ungezählt sind die Strategien, Kniffe und Künste der Bezauberung. Sieg oder Niederlage, Unterwerfung oder Hingabe. Sartre schreibt in Das Sein und das Nichts: Ich bin vom anderen besessen. Der Blick des anderen formt meinen Leib in seiner Nacktheit, lässt ihn entstehen, modelliert ihn, bringt ihn hervor, wie er ist, sieht ihn, wie ich ihn nie sehen werde. Der andere besitzt ein Geheimnis, das Geheimnis dessen, was ich bin. Der andere muss dem Selbst gefügig gemacht werden. Er soll mein Bild von mir übernehmen. Das emanzipatorische Interesse der sexuellen Revolution bestand unter anderem in der Herstellung von Orgasmusfähigkeit. Locker, dynamisch, genussfähig sollte das Volk sich geben können. Der Orgasmus, mutmaßt der Naturphilosoph Gernot Böhme, erscheint als Resultat von Liebesarbeit. Dem liegt ein doppeltes Missverständnis des Sexuellen zugrunde. Zum einen endet mit dem Höhepunkt die Einheit, die Körper trennen sich, zum anderen wird es auf ein Ergebnis reduziert, auf Liebesgeschick sozusagen. Der Orgasmus ist inzwischen zum Maßstab erfüllter Liebe geworden. Liebesfähigkeit wird als Kunst verstanden, den Orgasmus herbeizuführen. Die eben beschriebene Form leiblicher Liebe unter dem Ideal des Orgasmus ist ja auch nichts anderes als eine Onanie zu zweit. Liebe hat mit Selbstbefriedigung jedenfalls nichts zu tun. Selbstbefriedigung ist ebenfalls als ein gewaltsamer Versuch, die Entfremdung vom eigenen Leib zu überwinden, anzusehen. Liebesartisten im französischen Bett ratlos. Wie den hohen Ansprüchen genügen. Der eine, die andere fabulieren weiter vom heiligen Eros, von Liebe, Tod und Teufel. Ja, AIDS wird in abseitigen Journalen als Tod inmitten lebendiger Ekstase gepriesen. Sexualität bleibt ein Thema. Sie bleibt auch ein Spiegel vereinsamender, abstrakter gesellschaftlicher Verhältnisse. Vielleicht mündet die Isolation vom Leben in Voyeurismus. Die Menschen umschleichen sich lieber, als sich zu umgarnen. Die Protagonistin in Elfriede Jelineks Roman, die Klavierspielerin, findet Lust allein in der Bestrafung. Im Spiel um die Macht steht ihr der jugendliche Liebhaber in nichts nach. Das Suchen der bunten Eier ist der größere Spaß als das eigentliche Finden. Und so geht es Walter Klemmer auch mit dieser Frau. Die Jagd ist für den Mann das größere Vergnügen als die unausweichliche Vereinigung. Er fragt sich nur, wann. Der Techniker in Klemmer rechnet das alles durch. Und die Summe seiner Kalkulationen ergibt unter dem Strich, dass Erika gerade noch eine kleine Weile Zeit hat, bevor sie in die Grube wandert. Walter Klemmer gewinnt an Unbefangenheit, wenn er Erikas Gesichts- und Körperfalten gewahr wird. Erika befiehlt, dass Klemmer sie nicht so ansehen soll. Klemmer aber macht weiterhin keinen Hehl aus seinen Wünschen. Zusammen sind sie verpuppt wie Zwillingsinsekten im Kokon. Ihre spinnwebzarten Hüllen aus Ehrgeiz, Ehrgeiz, Ehrgeiz und Ehrgeiz ruhen schwerelos, mürb auf den beiden Skeletten ihrer körperlichen Wünsche und Träume. Das Kalkül ist unkörperlich, versteckte Lust. Sie streicheln einander und verachten einander gleichzeitig, notiert Peter Handke. Gleichgültig wie die Warenfülle, wie die Kugelschreiber, die noch in 2000 Meter Höhe schreiben. Die Mystifikation des Sexuellen ist ein lösbares Rätsel. Macht darum die Kunst des Liebens solche Furore? Real ist der Wunsch nach Unmittelbarkeit, unwahr ist ihr Schein. In seinem ideologienzersetzenden Essay Die Mystifikation des Sexuellen schreibt Volkmar Sigusch: Die Mysterien von Privatheit, Innerlichkeit, Intimität, Spontaneität sind von außen eingespritzt. Ihr Ausdruck ist Imitation, ihre Bewegung Pseudoaktivität, ihre Vollendung Barbarei. Die Affekte, die sich an die Werte heften, erzeugen den Schein des Unmittelbaren. So wie nicht verlangt werden kann, die Menschen sollten aus der Welt der Ware heraustreten oder sich auch nur von der Schönheit und dem Glanz der käuflichen Dinge nicht mehr anreizen zu lassen, so kann nicht verlangt werden. Die Menschen sollten im Sexualleben das gerade Gegenteil von dem verwirklichen, was ihnen im allgemeinen Leben allgemein versagt ist. Hinter dem Fetisch Unmittelbarkeit verborgen, lauert die Ahnung von der Unmöglichkeit, hier und heute spontan, genussfähig und authentisch zu sein. Dennoch, wir leben nicht zum Schein. Triebe wie Fantasie sind auch Naturstoffe. Das Überangebot an sexuellen Stimulantien bezeugt die Schwierigkeit zu genießen. Kapitalismus und Liebe gehören zusammen. Noch steht die Produktion des seiner selbst mächtigen, liebesfähigen Individuums aus. Die Romanliteratur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart legt Zeugnis davon ab. Folgt man Volkmar Siegusch, so entsprechen die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen denen von Ding zu Ding, von Sache zu Sache. Im schlechten Allgemeinen können die viel bemühten zwischenmenschlichen Beziehungen nicht auf einmal solidarisch, harmonisch, halt menschlich sein. Die individuelle Liebe enthält die Idee vom menschlichen Umgang des Menschen mit dem Menschen. Mit Menschelei hat sie nichts gemein. Sexualwissenschaft ohne Gesellschaftstheorie ist die Kontrolle des Sexuellen. Wer es wie, ab wann, mit wem treibt auf höherem Niveau. Gute Tipps schließt das nicht aus. Siegusch allerdings bezeichnet Sexualtherapien als Kapitulation vor der Übermacht der Verhältnisse. Gefragt sind die Wege der Mitte. Etwas enthaltsam, etwas flottierend. Objektkonstanz ebenso wie Bindungslosigkeit disqualifiziert. Einsam gebunden auf der Suche nach dem kleineren Übel. Das heißt heute sexuelle Liberalität, also Genussfeindschaft im Genuss, Ungebundenheit in der Bindung, Treulosigkeit in der Treue. Zwei Äußerungen aus einer Paarberatung illuminieren eine erschütternde Hilflosigkeit. Im Grunde genommen habe ich mein ganzes Leben nur in der Frau onaniert. Eine wirkliche Beziehung aufzunehmen, das ist mir zu gefährlich gewesen. Ein Morast, in dem ich versinke. Im Grunde ist es mir manchmal völlig egal. Schwanz ist Schwanz, dass da noch ein Mann dran hängt, übersehe ich meist. Geschlechterklischees gewinnen eine gespenstische Realität. Mann und Frau als Zeichensysteme, zurechtgemacht, auseinandergenommen, objektiviert. In den äußerst erfolgreichen Gewaltvideos werden unaufhörlich Körper zersägt, gemetzelt, ins Körperinnere wird eingedrungen, das Entsetzliche als geheimnisloses Spektakel kaschiert. Wirklich, unwirklich. Rein gar nichts darf verborgen bleiben. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils, heißt es in Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung. Wie Amokläufer gebärden sich die Wissenwollenden. Die erste Neugier darauf, wo die Kinder herkommen, wird als Fest der Gewalt in Szene gesetzt. Monster statt Menschen. Normen, Angst, Lust und Ekel lenken den Blick ins Innere des Fleisches. Körperbilder konstituieren die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Der Körper als Panzer, als Tresor muss zerschmettert werden. Der Körper als Gegenstand wird zerstochen. Eine Faszination des Terrors prägt die Körperbilder. Bilder der Grausamkeit und des Horrors ziehen an, wie der Kunstwissenschaftler Helmut Hartwig in seinem Band Die Grausamkeit der Bilder ausführt. In den Filmen Rambo, Extremities, Muttertag oder Rollerball werden Körpermaschinen auf Distanz gebracht. Die glänzende Hautfolie eines Rambo erinnert an kein Individuum mehr. Er ist vielmehr die Erscheinung eines phallischen Roboters. Der Hyperrealismus des Films ist von leerer Nacktheit. Gewalt um der Gewalt willen, Gewalt als Lebensweise. Trauer ist nach Helmut Hartwig angebracht. Trauer kommt aber nie bloß aus empirischen Feststellungen, sondern aus der Erfahrung oder Erwartung eines Verlusts. Es reicht nicht, dass man klärt, ob und wie es Jugendlichen gelingen könnte, sich abzuhärten, dass sie beim Ansehen der Schlechtereien nichts mehr empfinden, keinen Schrecken, keinen Hass, keine Wut, keine Lust. Vielmehr stellt sich die Frage, was da mitten in dem Entsetzlichen, das als Lust an Grausamkeit apostrophiert wird, verloren geht. Sind solche Filme Ausgeburten kranker, perverser Fantasie? Dann hätten aber Millionen Menschen pathologische Bedürfnisse. Rambo ist einer der kommerziell erfolgreichsten Filme in der Geschichte dieses Mediums. Das Opus Indiana Jones mit Harrison Ford demonstriert in einer Großaufnahme, wie einem Menschen lebendig das Herz herausgerissen wird. Über die Ästhetisierung von Gewalt ist zu reden. An der Rezeption lässt sich erkennen, dass Privatsphäre und Öffentlichkeit ineinander übergehen. Die totale Transparenz ebnet Differenzen ein. Zwischen Mensch und Maschine, zwischen den Geschlechtern. Androgynität oder Unisex, Macho oder Softie, Femme Fatale oder Madonna, mal so, mal so. Dahin dämmert die Erfahrung des Besonderen, der Lebendigkeit Einzelner. Kein kulturpessimistisches Lamento, nein, bare Alltäglichkeit lehrt dies. Die Droge, Sexualität, lässt Orgien der Tristesse feiern. Georg Simmel hat einmal die Liebe als einen mittleren Zustand zwischen Haben und Haben-Wollen beschrieben. Auf dem Weg zum Haben verändere sie sich, behauptet er. Gefallen und gefallen wollen. Das Arsenal der Strategien ist unüberschaubar geworden, reiztötend. Im Anschluss an Simmel ließ er sich sagen, die Liebe bietet dem Verstehen kein Asyl mehr. Sexuelle Leidenschaft ist ein abrufbarer Code neben anderen. Wir wissen Bescheid. Lakonisch bemerkt der Kritiker Martin Groß, die Niederlage der Liebe ist der Erfolg des Diskurses. Hoffnungslos überfrachtet wird der Sexuelle als rettendes Erlebnis stilisiert. Eine vollendete Utopie jedoch ist keine mehr. Fetschocke erzählt in ihren Männergeschichten von einem Nico, einem frauenverachtenden Macker der Güteklasse 1. Großes hat sie sich vorgenommen. Nico war eine Herausforderung. Ich wollte versuchen, ihn von seiner Frauenverachtung runterzubringen, wollte ihm beweisen, dass es möglich ist, mit einer Frau zu schlafen und trotzdem mit ihr befreundet zu sein. Das war zunächst einmal eine ganz kühle Überlegung. Ich brachte mich ein als Mittel zum Zweck. Im Sieg versichert sich diese Frau ihrer selbst. Begehrenswert ist das Abwesende. Was, wenn es alles gibt in der Liebe? Der Diskurs über die Sexualität bläht ihren Kot auf zum Wesen, in dem sich niemand wiedererkennt. Sehr schwer ist die sprachlose Annäherung geworden. Ohne Sinn, keine Liebe, kein Glück, keine Erfüllung. Das Tagebuch spiegelt ersehnte Lust. Die Schrift lässt sich als narzisstischer Selbstentwurf verstehen. Was ist spontan, was vermittelt? Unmöglich zu entscheiden. Vor den Akt des Liebens schiebt sich das Bild davon. Martin Groß schreibt, der Liebende trägt ein als Ekstase kodiertes Bild der Liebe in sich, nachdem er die Realität wahrnimmt. Er kennt die Zeichen der Liebe, die warm pulsierende Zärtlichkeit und die orgiastische Hymne und er stellt die Bestätigung suchende Frage. Die Röte ihrer Haut mag dem für einen Augenblick ins Schwanken geratenen Diskurs noch einmal Sicherheit verleihen. Sie wenigstens geriet in Leidenschaft. Der Höhepunkt ist eben nicht die Erlösung. Er kann sie gar nicht sein, weil sie gleichsam vorweggenommen wird. Antizipierend wird der sexuelle Reiz vorgestellt und gezähmt. Humbert Humbert heißt der seiner Lolita verfallene Professor Nabokovs. Helmut Halm heißt Martin Walsers Gastdozent an der University of California in seinem Roman Brandung. Der deutsche Studienrat lebt sein ungelebtes Leben vor oder nach. Sexuelle Leidenschaft als Kopfdrama. Sie ist begehrenswert, die grazile Studentin mit ihren Turnschuhen und ihrem wiegenden Gang. Armer Helmut Halm. Agonien hat er durchzustehen. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Was nun? Der Lehrer und die Schülerin beim Joggen. Diese Aufforderung zu einer weiteren Runde ist auch schon die Besiegelung des Verlaufs. Aber wehren kann er sich nicht. Das sähe aus, als habe er bloß geholfen, um etwas dafür zu bekommen. Jetzt aber, nachdem er gesehen hat, dass es nichts zu grapschen gibt, kneift er. Das setzte voraus, dass sie von dem, was er empfindet, eine Ahnung hätte. Sie hatte keine. Bläu dir das ein. Das Schlimmste ist immer noch das Beste. Wenn er ihr ein A nach dem anderen verschafft hätte, vielleicht wäre sie ihm dann, überwältigt vom Erfolg, einmal schnell um den Hals gefallen. Vorher, die paar Minuten unter dem Schirm, waren schön gewesen. Sie hatten ihre Bewegungen aufeinander abstimmen müssen. 2 bis 3 Minuten hatten sie sich bewegt wie etwas Zusammengehöriges. Helmut Halm hat sich im Griff. Keine Grenzüberschreitung, keine ekstatische Hingabe. Doch sachlich männlich ist sein Gebaren nicht. Helmut Halm ist aus dem Häuschen. Er schaut auf seinen Körper und ist irritiert. Wie verhält sich so ein Mädchen? Wie verhalte ich mich als Mann? Die Geschlechtsidentitäten sind nicht das, was sie so lange waren. Das Motto vergangener Zeiten hat an Gültigkeit eingebüßt. Wenn eine Frau liebt, liebt sie für immer. Ein Mann hat zwischendurch zu tun. Das war einmal. Wenn es je so gewesen sein sollte. Neue Orientierungen erfordern neue Anstrengungen. Das Gefühl ist nicht vornehmlich weiblich, das Denken ist nicht vorrangig männlich. Aktivität und Passivität lassen sich nicht zweifelsfrei zuordnen. Im Zeitalter der Singles verliert der heimische Herd an Anziehungskraft. Die Menschen nehmen Geschlechtsrollen an, setzen sie ein, sie spielen damit, erfüllen oder enttäuschen Erwartungen. Die Geschlechtlichkeit ist Schicksal und Rolle. Die Geschlechtsdifferenz hat einen Vorzug. Als Rollendifferenz erlaubt sie nämlich Distanz zum eigenen Geschlecht. Daraus erwächst eine bestimmte Mystifikation der Geschlechter. Weiblichkeit wird geprägt durch die Erwartungen des Mannes an die Frau. Männlichkeit durch die Erwartungen der Frau an den Mann. Die Quelle der Mystifikation findet sich im jeweils anderen Geschlecht. Das erschwert die Beziehungen und erhält die Spannung. Aberwitziges hat der Geschlechterkampf hervorgebracht. Mann repräsentiert Tod, Frau gar blühendes Leben. Allein Schaulust, Darstellungsdrang und spielerisches Vermögen scheren sich wenig um derlei Dichotomien. Frauen mit hochhackigen Schuhen und Schlitz im Kleid mussten sich deshalb zeitweilig als wandelnde Puppen kritisieren lassen. In feministischen Wohngemeinschaften sollen jüngere Freunde als Jungstecher des Tisches verwiesen worden sein, berichtet Cora Stephan. Prostitution wurde andererseits zur Subversion hochgejubelt, als ausgefuchste Konspiration empfohlen, den verdammten Typen die Kohle aus den Rippen zu leiern. Bitte zahlen, pay, baby, pay. Hinter der verdinglichenden, fetischisierenden Wut ist eine richtige Einsicht auszumachen in die historische Zurichtung von Geschlechtlichkeit. Männliche Sexualität scheint das Sehen gegenüber dem Fühlen zu bevorzugen. Sie trennt, so Alan Sobel, sexuelles Erleben von Affektivität. Sie bedarf der Distanz, darum das Interesse an Pornovideos. In den Zerstückelungsfantasien wird die Frau auf einzelne Körperteile, etwa die Genitalien, reduziert. Sobel spricht von fotografischer und visueller Kastration. Wie ein Autor wird die Frau als Summe ihrer Teile begriffen. Genitale Befriedigung bildet das Zentrum männlicher Sexualität. Daher konzentriert sich die Fantasie von Männern auf Einzelheiten. Sie ist partialisierend und leistungsorientiert. Sobel schreibt: Der Penis ist das Zentrum dieses quantifizierenden Leistungsprinzips, denn es ist der Penis, der in so viele Frauen eindringt, in ihr Körperinneres. Der erigierte Penis kann eine unbegrenzte Folge von Orgasmen ermöglichen. Der Phallozentrismus der männlichen Sexualität und die Obsession mit der Penisleistung ist eine Form männlicher Selbstkastration. Indem die männliche Sexualität den weiblichen Körper auseinandernimmt, trennt sie damit auch den Penis von einem besonderen männlichen Körper. Eine Umkehrung ist festzustellen. Der Kastrierende wird kastriert. Die Diskussion um den klitoralen Orgasmus stellt die Identifikation des Mannes mit der Erobererrolle in Frage. Wenn eine Frau sich selbst befriedigen kann, ist kein Platz mehr für seine Leistung. Sie braucht den Mann nicht länger. Er dominiert nicht mehr ihr Sexualleben. Im Porno ist der solchermaßen gedemütigte Mann noch der Boss. Hier zumindest will sie ihn, braucht sie ihn. Hier kann sich der Mann die Frauen so imaginieren, wie er sie gern hätte. Dass dem so ist, kündigt einen Machtverlust an. Der phallozentrischen Unterwerfung entspricht eine Form des weiblichen Männerhasses. Gemeinsam ist beiden die Geringschätzung von Subjektivität. Frauen etwa schwärmen von der Manneskraft orientalischer Männer, von ihrer herzerweichend kindlichen Unbefangenheit in der Karibik und so weiter und so fort. Weibliche Schaulust ist nach Claudia Gierke ein Lernprozess. Frauen erfahren etwas über das Innenleben von Männern. Aus dieser Perspektive wurde die Peepshow anempfohlen. Der pornografische Blick des Mannes in der Kabine ist kein Herrscherblick. Die Frauen auf der Drehbühne dirigieren den Blick des Voyeurs. Sie verfügen über ihre Körper. Sie machen den Männerblick von sich abhängig. Die Männer fürchten, angeschaut zu werden. Sie verstecken sich im Dunkel. Die Macht hat die Angeschaute. Ihr Blick kann wandern, während der pornografische Blick lediglich Körperzonen erfasst. In dieser scheinbaren oder tatsächlichen Erniedrigung ist die Abwehr von Abhängigkeit vorherrschend. Unerfüllte Liebe macht Angst. Zwanghafte Selbstbeherrschung kann in Terror umschlagen. Sexuelles Glück gilt als Erfüllung. Das Sexuelle in unserer Gesellschaft ist ein gefürchtetes und begrenzt zugelassenes Chaos. Wirklich subversiv kann die Liebe nicht sein, ist sie doch nicht zuletzt etwas zutiefst Privates. Das heißt, sie ist nicht planbar, irrational und zuweilen störend. Akzeptiert ist sie als Bestandteil unserer Einbildungskraft, unseres imaginären Lebens. Der oft geäußerte Abscheu vor Pornos ist darum eher ein Horror-Vakui. Keiner ist vor Perversionen gefeit. Die Bilder des Grauens und der Wollust sind Kopfgeburten, wie die von Harmonie und ewigem Frieden. Der Grat ist schmal, doch kaum jemand möchte ihn nicht begehen. Zwischen Glück und Unglück ist manchmal nur ein Atemzug. Ein Liebesgedicht Erich Frieds, Meine Wahl, hält das Unvernünftige der Liebe fest. Gesetzt, ich verliere dich und habe dann zu entscheiden, ob ich dich noch einmal sehe. Und ich weiß, das nächste Mal bringst du mir 10-mal mehr Unglück und 10-mal weniger Glück. Was würde ich wählen? Ich wäre sinnlos vor Glück, dich wiederzusehen. Ein lesenswertes Gedicht auch für Singles, also aus Überzeugung Alleinlebende. Ihre psychische Situation ist nach Volkmar Sikusch eine melancholische. Melancholie ist Trauer ohne Objekt. Töricht mutet es an, Lebensweisen zu empfehlen, die Ehe oder das Alleinleben, Askese oder hemmungslosen Genuss. Dies entspreche nämlich bloß einer weiteren Verwertung sexueller Liebe für fremde Zwecke. Es käme einer Funktionalisierung ihres utopischen Potenzials gleich. Menschen sind weit mehr als Anhängsel ihrer Geschlechtswerkzeuge. Volkmar Sikusch beharrt auf der utopischen Kraft der Liebesidee. Die heutigen Partner, die einander alles gestatten, haben den Kampf um Liebe wieder das honigsüße Klischee, um solidarische Treue wieder die herrschende Praxis schon lange verloren. Sie handeln auf der Höhe der Unmoral, aufreißen, auslutschen, eintauschen, wegschmeißen. Wollen Sie das nicht wahrhaben, müssen Sie leugnen und lügen. Die individuelle Geschlechtsliebe ist eine Idee, die bisher nicht verwirklicht werden konnte, weil die eigentliche Menschheitsgeschichte noch nicht begonnen hat. Sie ist eine junge, instabile Fähigkeit des Menschen, derer er in menschlichen Verhältnissen nicht wird entraten wollen. In der Idee der Geschlechtsliebe überwintert Humanität. Gelänge es in einer Gesellschaft, welche Individualität zuließe, das Paradoxe zu dulden, hätte die Idee eine Chance, über die Anerkennung von Gegensätzlichkeit entkämen die Menschen der erotischen Unterwerfung. Erich Fried hat über die Verwobenheit von Liebe und Macht ein berühmtes Gedicht geschrieben. Durcheinander. Sich lieben in einer Zeit, in der Menschen einander töten mit immer besseren Waffen und einander verhungern lassen und wissen, dass man wenig dagegen tun kann und versuchen, nicht stumpf zu werden und doch sich lieben. Sich lieben und einander verhungern lassen. Sich lieben und wissen, dass man wenig dagegen tun kann. Sich lieben und versuchen, nicht stumpf zu werden. Sich lieben und mit der Zeit einander töten. Und doch sich lieben mit immer besseren Waffen. Nur Menschen können das Joch abwerfen. Nur Menschen vermöchten, die Verdinglichung des Sexuellen aufzuheben. Images der sinnlichen Carmen etwa oder des genussfähigen, intelligenten, sensiblen, gebildeten, gut verdienenden Weinkenners reproduzieren Evergreens zum Thema Geschlechter. Die Idee der Liebe bedarf des Nicht-Identischen. Sie kann die Geschlechterdifferenz nicht entbehren. Ohne Differenz keine Distanz, ohne Distanz keine Ekstase. Aber bitte kein Programm. Die sexuelle Revolution der späten 60er Jahre hat die Welt nicht verändert. Sie hat mehr erreicht, als neben der Beseitigung von Tabus neue zu schaffen. Sie hat Liebe als Problem ins Blickfeld gerückt. Trotzdem muss nicht alles immer gesagt werden. Im ständigen Reden, so vermutet Gerd Mattenklott, könnte sich das Verstummen der Leidenschaften andeuten. Funktionäre des Eros lösen die Akteure ab. Wer das Risiko in der Liebe scheut, gerät dennoch in Gefahr. Wechselseitigkeit als Prinzip versteinert nach Mattenklott zum erotischen Habitus, den Betulichkeit auszeichnet. Er schreibt: Leidenschaft ist einseitig und selbstherrlich. In der erotisch-sexuellen Beziehungsdemokratie herrschen dagegen weder Personen noch Gefühle, sondern alle Autorität ist an das Gebot des dialogischen Ausgleichs abgetreten, dem die Partner sich unterwerfen. Seine Institution ist das Beziehungsgespräch. Herrschaftsfreie Kommunikation sorgt für ein klinisch aseptisches Milieu, in dem die Liebeswilligen oder Verweigerer im mechanischen Regelwerk von Angebot und Nachfrage sich verständigen. So hat die sexuelle Revolution neben Entkrampfung auch neue Ordnungsschemata bewirkt. Madame Bovary, Lady Chatterley oder Effie Briest symbolisieren die utopische Kraft des Sexuellen. Liebe als Passion verfügt über eine gegenwärtige Vergangenheit. Um ihre Zukunft zu entdecken, müssten wir uns wahrscheinlich ihre Vergangenheit vergegenwärtigen. Die Hoffnung birgt die Versuchung, aus der Faszination erwachsen könnte. Mit Worten lässt sich das nicht erschöpfend ausdrücken. Die Sinnlichkeit von Billy Joels Song Temptation, Versuchung, lässt ein wenig davon erahnen. Such a temptation. Liebe, Lust und Laster. Unter diesem Titel brachten wir heute im Forum der Wissenschaft einen kulturkritischen Essay über Sexualität nach der sexuellen Revolution. Autor war Felix Semmelroth. Es sprachen Eva Garg, Matthias Bonnier, Anne Rottenberger und Klaus Nägelen. Regie Till Bergen, Redaktion Wolfgang Kirchesch. Am kommenden Dienstag bringen wir an dieser Stelle auf Radio Bremen 2 ein Porträt des Begründers der Tiefenpsychologie, C.G. Jung. Autorin dieser Sendung ist Uli Olvedi.